bon shape on the thing. Ma mère commence à s'en esquiver ton profit. Valais je vais racheter une main et pas te fallir. Comment ça me bloque t'es niche libre et discrète. Dans le night à l'irine, ma vie à tout fil. Ma mère commence à s'en esquiver ton profit. Valais je vais racheter une main et pas te fallir. Comment ça me bloque t'es niche libre et discrète. Dans le night à l'irine, ma vie à tout fil. Blabla, aber wer ist hier echt? Behauptung nicht recht, aber Camp ist zu schlecht. Reden zu viel, aus dem Mund kommt nur Dreck. Woher kommen auf einmal diese Zahlen? Warum hat der Junge was zu sagen? Die Antwort ganz leicht, denn ihr braucht mich nicht zu fragen. Rede nicht viel, zeige lieber meine Taten. Emma Freyro, die parle trop. Ça c'est autre que je voudrais trop. Aus dem Hobby, wo dein Büro. Denn ich habe das gemacht, was da draußen keiner tut. Lügst mir ins Gesicht, weiß nicht mal wer vor dir ist. Alles dreht sich nur um dich, hintergehst für eine Bitch. Mama, komm, man muss hasseln, es geht um Profit. Weil ich war doch schon immer ein paar zu verliebt. Komm aus dem Block, denn ich liebe die Street. Alle Neider, die reden mal wieder zu viel. Mama, komm, man muss hasseln, es geht um Profit. Weil ich war doch schon immer ein paar zu verliebt. Komm aus dem Block, denn ich liebe die Street. Alle Neider, die reden mal wieder zu viel. Monero, jusque moula pour famille d'un bendo. A la maison, ma maman me disait, travaille tous les jours pour gagner les héros. Damals war keiner da und sie lachten mich aus. Heute lauf ich durch die Straßen und sie schenken Applaus. Der Weg geht nach oben, sie wissen gefährlich. Mund zu weich, selber mein Mastermut kämpft nicht. Je veux dans l'équipe, toi t'es zéro. Tu vas me servir sur les réseaux. Donne-moi un ballon, j'ai tiré un goal. Tout mal m'énerve, parce qu'il parle trop. Menschen arbeiten für Dreck, denn die Zeit, sie ist begrenzt. 2K21 kann jetzt beginnen, sie fragen, ist das echt? Tanz dich, ich steh hier im Rampen. Meine Leidensregel Nummer 1, wie in Deutschland grad die Maskenpflicht. Lügst mir ins Gesicht, weiß nicht mal wer vor dir ist. Alles dreht sich nur um dich, hinter geht's für eine Bitch. Mama, komm, man muss hasseln, es geht um Profit. Weil ich war doch schon immer ein paar zu verliebt. Komm aus dem Block, denn ich liebe die Street. Alle Neider, die reden mal wieder zu viel. Mama, komm, man muss hasseln, es geht um Profit. Weil ich war doch schon immer ein paar zu verliebt. Komm aus dem Block, denn ich liebe die Street.